Hallo Leute! Remember we talked about the six parts? Erinnert ihr euch, dass wir über die sechs Teile of Jesus? Von Jesus sprachen? But Karen picked three and we love Karen so much. Aber Karen hat drei ausgewählt und wir lieben Karen so sehr. We talked about, first of all, of course, the death. Als erstes haben wir natürlich über den Tod gesprochen. And we talked about the resurrection. Dann haben wir über die Auferstehung gesprochen. Let's conclude the subject with the ascension. Jetzt wollen wir das Thema mit der Himmelfahrt abschließen. You know, the Bible says, and I think one of the best descriptions, of course, is in Ephesians 1. Die Bibel sagt, und ich denke, eine der besten Beschreibungen darüber steht natürlich in Epheser 1. I mean, this, you know, it's really in different parts of the Bible. Eigentlich gibt es verschiedene Stellen in der Bibel. Paul talks to the Philippians. Paulus spricht mit den Philippen darüber. You know, Paul also, if you believe he wrote Hebrews, he said it to the Hebrews. Und wenn du glaubst, dass Paulus den Hebräerbrief schrieb, sagte er das auch den Hebräern. He talks about it too. Petrus spricht auch darüber. But what for me makes it very beautifully clear is Ephesians 1 and Ephesians 2. Aber besonders gut macht dies für mich Epheser 1 und Epheser 2 deutlich. So, of course, Ephesians 4 too. Und natürlich auch Epheser 4. Ephesians 4 said he descended and then he ascended. In Epheser 4 steht, dass er hinabstieg und dann hinaufstieg. But we mentioned, you know, that the resurrection power of Jesus is in us. Wir haben bereits erwähnt, dass die Auferstehungskraft Jesu in uns ist. This is written Ephesians 1 from verse 18 on. Da steht im Epheserbrief 1 ab Vers 18. But you know what I find incredibly exciting? Aber weißt du, was ich unglaublich aufregend finde? The Bible says, you know, that the same power that raised Jesus from the dead. Wenn die Bibel von derselben Kraft spricht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, doesn't stop there. Hört sie hier nicht auf. It says, and it raised him up and seated him high above every name and power and principality. Amen. Sie sagt, und sie hat ihn auferweckt und ihn hoch über jeden Namen und jede Macht und jedes Fürstentum gesetzt. Now, why is the ascension of Jesus important? Warum ist die Himmelfahrt von Jesus so wichtig? You know, it's not only for one reason. Es gibt nicht nur einen Grund dafür. Because I believe there are several reasons. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. You know, Jesus had to ascend to heaven. Jesus musste in den Himmel auffahren. I actually believe that he ascended more than once. Ich glaube sogar, dass er mehr als einmal aufgefahren ist. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Well, when Mary came to him and wanted to touch him, he said, "Don't touch me." Nun, als Maria zu ihm kam und ihn berühren wollte, sagte er, "Rühr mich nicht an." I first have to go to my father. Er sagte, ich muss zuerst zu meinem Vater gehen. Then and he said to Thomas, "Touch me." Und zu Thomas sagte er, "Berühre mich." Put your hand here. Lege deine Hand auf meine Handfläche. Between he came to Thomas and between Mary saw him, he must have gone to the Father. Das bedeutet also, dass er zwischen dem Zeitpunkt, als er Maria sah, und dem Zeitpunkt, als er zu Thomas kam, zum Vater gegangen sein muss. But then he walked the earth for 40 more days. Aber danach wanderte er noch 40 weitere Tage lang auf der Erde. He talked to his disciples. Dann sprach er mit seinen Jüngern. Then the Bible says he went up to heaven. And they watched him. Und dann sagt die Bibel, dass er in den Himmel auffuhr und sie ihm zuschauten. And as they watched him, und als sie ihn beobachteten, the angel said he will come back the way you see him. Sagte der Engel, er wird so zurückkommen, wie ihr ihn seht. I believe there are some very important aspects about the ascension of Christ. Ich glaube, es gibt ein paar sehr wichtige Aspekte über die Himmelfahrt Christi. One important part of the ascension is that he had to go into heaven with his precious blood. Ein wichtiger Teil der Himmelfahrt ist, dass er mit seinem kostbaren Blut in den Himmel gehen musste. It happened between Mary and Thomas. Ich glaube, das geschah zwischen Maria und Thomas. So he went to the Father, presented his perfect sacrifice. Er ging also zum Vater und brachte sein perfektes Opfer dar. It says that in heaven there is the ark of the new covenant. Die Bibel sagt, dass im Himmel die Lade des neuen Bundes ist. The Bible says that the blood speaks in heaven. Die Bibel sagt, dass das Blut im Himmel spricht. So Jesus ascended, he went into heaven, represented his own blood. Jesus ist aufgefahren, er ging in den Himmel, brachte sein eigenes Blut dar. Said, okay, now everything is set. Und sagte, okay, jetzt ist alles fertig. Everything is done. Alles ist erledigt. But this is only a part of the ascension. Aber das ist nur ein Teil der Himmelfahrt. The Bible says that when he ascended, he also was seated at the right hand of the Father. Die Bibel sagt, dass er sich, als er auffuhr, auch zu Rechten des Vaters setzte. I believe that's the ascension when he left in Acts chapter 1. Ich glaube, das ist die Himmelfahrt, als er in Apostelgeschichte Kapitel 1 wegging. Before that, he was not yet seated at the right hand of the Father. He was still walking with his disciples for 40 days. Denn davor saß er noch nicht zu Rechten des Vaters. Er war noch 40 Tage lang mit seinen Jüngern unterwegs. Thank God, he represented his blood. Gott sei Dank hat er sein Blut dargebracht. But Thank you, Jesus, that you also sat down. Danke, Jesus, dass du dich auch niedergesetzt hast. At the right hand of the Father. Zur rechten Seite des Vaters. Far above every name, every power, every principality. Hoch über jeden Namen, jede Macht und jedes Fürstentum. That sitting down represents a total authority. Dieses Hinsetzen steht für totale Autorität. Überleg doch. Wenn die Bibel in Epheser 1 von der Himmelfahrt spricht, it talks about that everything is under his feet. Dann sagt sie, dass alles unter seinen Füßen ist. Das wäre wunderbar, nicht wahr, falls es die einzige Wahrheit wäre. Aber es gibt noch eine viel größere Wahrheit. Weißt du, was die größere Wahrheit ist? Epheser 2, Vers 6. Because when he ascended, we ascended with him too. Denn als er auffuhr, sind wir ebenfalls mit ihm aufgefahren. It's great that I was crucified with Christ. Es ist großartig, dass ich mit Christus gekreuzigt wurde. Beautiful that I was resurrected with him and I can live in newness of life. Es ist schön, dass ich mit ihm auferstanden bin und ein neues Leben führen kann. But now I'm also ascended with him. Aber nun bin ich auch mit ihm aufgefahren. Literally says we are seated with Christ in heavenly places. Die Bibel sagt wortwörtlich, wir sind mit Christus an himmlische Orte versetzt. Was würde geschehen, wenn dieser Teil der Himmelfahrt Realität in deinem Leben werden würde? What happened if you would actually believe it? Was würde geschehen, wenn du das tatsächlich glauben würdest? You would believe it as the absolute truth. Was würde geschehen, wenn du es als die absolute Wahrheit glauben würdest? You know what would happen? Weißt du, was geschehen würde? You would laugh at your enemies. Du würdest über deine Feinde lachen. Like you would laugh, the devil. What? Du würdest den Teufel auslachen. Was? You're trying to come near me? Du versuchst, mir nahe zu kommen? See, isn't that sad? Ist das nicht traurig? Many Christian things. Viele Christen denken, we are on earth, dass wir auf der Erde sind, there's a spiritual warfare in the second heaven, dass es im zweiten Himmel einen geistlichen Kampf gibt, somewhere in the third heaven there is God and Jesus, und dass irgendwo im dritten Himmel Gott und Jesus sind. Isn't that a sad truth? Ist das nicht eine traurige Wahrheit? So that means you are always under the devil. Das heißt, dass du immer unter dem Teufel bist. Wenn du das glaubst, ist es kein Wunder, dass du immer unter geistlichen Angriffen leidest. Why? Warum? Because you believe the wrong thing. Weil du die falschen Dinge glaubst. Wenn du das über dich glauben würdest, was der Teufel über dich glaubt, du meine Güte, dann wäre dein Leben so viel besser. Du bist mit Jesus aufgefahren. No higher place of authority than you, I, and he has. Es gibt keinen höheren Platz der Autorität als den, den du und ich haben. There is no other higher place. Es gibt keinen anderen höheren Platz. No, why? Weißt du warum? Because I'm seated on the throne with Jesus Christ. Weil ich mit Jesus Christus auf dem Thron sitze. I am called to exercise authority from that place. Ich bin berufen, von diesem Platz aus Autorität auszuüben. What do we do? Und was tun wir? Wir üben Autorität von der Erde her aus und versuchen irgendwie in den zweiten Himmel zu gelangen, um den Teufel aufzuhalten. The devil is very happy. Solange du das glaubst, ist der Teufel sehr glücklich. I'm so sure that the devil is so scared. Ich bin mir sicher, dass der Teufel sehr große Angst hat. Scared that Christians understand that ascension includes them. Er hat Angst, dass die Christen begreifen, dass die Himmelfahrt sie einschließt. I'm seated with Christ. Ich sitze mit Christus im Himmel. Crucified with him. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Resurrected with him. Ich bin mit ihm auferstanden. And I ascended with him. Und ich bin mit ihm aufgefahren. I'm in the highest place of authority. Nun bin ich am höchsten Ort der Autorität. I can live in victory. Ich kann im Sieg leben. I can live in peace. Ich kann in Frieden leben. Everything has been settled because I rule. Alles wurde erledigt, denn ich regiere. Think about this. Denk einmal darüber nach. Why would you only die and resurrect and not ascend? Warum solltest du nur sterben und auferstehen und nicht auch auffahren? I'm saying this in practice, in experience. Ich spreche von der Praxis in deiner Erfahrung. Don't live like this. Rede nicht nur so daher. Have ascended together with Christ. Du bist zusammen mit Christus aufgefahren. Practice it, live it. Praktiziere es, lebe es. Rub the devil's nose in it. Reibe es dem Teufel unter die Nase. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal, Leute.